Guten Tag, meine Damen und Herren. Wir unterbrechen das Programm für eine aktuelle Meldung. Im Prozess um den Schwiegermuttermörder Adolf T. hat das Landgericht Hagen den Angeklagten soeben freigesprochen. Völlig zu Recht. In seiner Begründung sagte der vorsitzende Richter: Wer so einen sympathischen Menschen wie den Hagener Adolf T. als alten Sausack und Bahnhofspenner beschimpft, muss auch die Konsequenzen tragen, so schlimm diese auch sein mögen. Ja, also der Freispruch, ne? Gut und schön, aber ne, wie ich den hohen Gericht ja bereits ausgeführt habe, da hat die Schwiegermutter nicht so schön im Bollerwagen draufgepasst. Ne? Da ist er gesägt. Ne? Ja, und die Säge, ja, die haben sie einbehalten, ne? Die kriege ich nicht wieder. Ne? Und was natürlich ein bisschen schade ist, ne? Weil ich weiß ja nicht, ob ich die noch mal brauche, ne? Also, wird ja sein, ne? So, so, so, so, so. Soweit der freigesprochene Schwiegermuttermörder Adolf T. Unser Reporter darf seine ersten Schritte auf freiem Fuß exklusiv für Sie begleiten. Ja, ne? Schule, das ist auch so ein Ding, ne? Ja, ich sag ja immer, ne? Was man nicht selber weiß, das muss man sich erklären, ne? Und man sagt ja auch, Reisen bildet, ne? Ja. Aber da gibt es auch drei ganz wichtige Sachen, auf die man achten muss beim Reisen, ne? Also, erstens, ne? Rumfahren, ja? Zweitens, ja, gucken. Und drittens ihr schön finden. Ne? Ja. Aber mal ganz ehrlich, ne? So, dass man so Sachen wie alten Sausack und Bahnhofspenner nicht sagt, ne? Das habe ich hier gelernt. Ja. Geh da jetzt mal beim Bürgermeister rein und dann sag ich dem, geben wir dem Uli Hoeneß doch einfach die Ehrenbürgerschaft, da soll er seine Steuern bei uns nachzahlen. Da sind wir saniert. fragen Sie, können Sie mal kurz festhalten? Ich muss da mal eben rein. Ne? Ich habe zu arbeiten. Ja, da kann er zu aufgepasst haben. So, ja. Mein Freund Arthur, der geht ja immer angeln. Ne? Ich gehe jetzt mal Fische füttern. Ne? Oh, komm hier. Aua. Das war unsere Live-Berichterstattung zum spektakulären Freispruch des Schwiegermuttermörders Adolf T. Da das Gericht die Säge des Hageners zum Unmut der Öffentlichkeit einbehalten hat, er aber dringend eine neue braucht, haben wir eine Spendenhotline eingerichtet. Und nun weiter im Programm.